Die Jugend des Königs Henri IV. Erster Teil einer Hörspielbearbeitung nach dem gleichnamigen Roman von Heinrich Mann. Frühjahr 1564. Die Pyrenäen. Der Knabe war klein. Die Berge waren ungeheuer. Von einem der schmalen Wege zum anderen kletterte er durch eine Wildnis von Farn, die besonnt dufteten oder im Schatten ihn abkühlten, wenn er sich hineinlegte. Der Fels sprang hervor und jenseits toste der Wasserfall. Er stürzte herab aus Himmelshöhen. Die ganz bewaldeten Berge mit den Augen messen, den Blick verlieren in der Tiefe des blau schwebenden Himmels. Ein Aufrufen mit heller Stimme aus Lebenslust. Laufen. Auf bloßen Füßen immer in Bewegung. Atmen. Den Körper baden, innen und außen mit warmer, leichter Luft. Dies waren die ersten Mühen und Freuden des Knaben. Er hieß Henri. Er trägt sie durch den Bach. Das schafft er nicht. Du sollst mich loslassen, Henri. Still, du. Lass mich los. Ich beiß dich in den Finger. Wie hübsch du bist. Au. Das hast du davon. Ich hab dich gewarnt. Dafür bekommst du das? Oh. Und damit du es weißt, ich bin der Prinz von Béarn. Was gibt's da zu lachen? Sei so ein Knurps. Du bist durch den Bach getragen worden vom Prinzen von Béarn. Paar Prinz. Aber stark bist du. Stark? Ein Angeber ist er. Was bin ich? Ein Angeber? Sag das doch mal, du Großmaul. Hört euch den an. Ich platze gleich. Na komm her, wenn du was willst. Out Winzer, out Mori. Lass ihn in Ruhe. Ich sag dir, der ist übergeschnappt. Komm, ich will dich auf die Hörner nehmen. Hilf, ein Ochse! Out Winzer, out Mori. Auf Wiedersehen, Prinz. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Monsieur Beauvoir, Monsieur Beauvoir. Mein Gott, Prinz, wo sind Sie gewesen? Ich habe Sie durch den Bach getragen. Ein Mädchen, nicht ganz allein. Die Königin hat schon überall nach Ihnen suchen lassen. Sagen Sie, bin ich stark oder nicht? Ja, Sie sind stark. Und jetzt gehen Sie sich schnell etwas waschen. Bitte beeilen Sie sich. Ihre Mutter wartet schon auf Sie. Weshalb? Was ist denn passiert? Ihr Großvater, unser Herr und Beschützer, Monsieur d'Albret, der unerforschliche Ratschluss Gottes, hat ihn zu sich berufen. Oh, mein lieber Großvater. Gehen Sie, Prinz. Die Königin Jeanne wird Sie jetzt sehr brauchen. Sie packen, Mama? Ja, Henri. Wir fahren nach Paris. Wir drei. Du und deine Schwester Katrin und ich. Oh, wir fahren nach Paris. Reisen wir bald? Du darfst nicht denken, dass diese Reise für uns ein Vergnügen ist. Wir kommen in eine Stadt, in der fast alle gegen uns sind. Gegen die Hugenotten, gegen die wahre Religion. Sie würden uns am liebsten alle umbringen. Vergiss das niemals. Dann wollen wir lieber hierbleiben. Nein, nein. Sie können es nicht wagen, uns anzutasten. Ein Wort von mir und Admiral Coligny führt unsere Truppen gegen die Stadt. Und das Mädchen? Darf ich es mitnehmen? Was für ein Mädchen? Du hast alles schon wieder vergessen. Ich will sie heiraten. Ach ja. Wie war doch ihr Name? Fleurette? Ich fürchte, du wirst sie nicht mitnehmen können. Außerdem bist du schon jemand versprochen. Ich habe eine Braut? Wie heißt sie denn? Sie heißt Margot und ist eine Prinzessin. Margot. Leider ist ihre Mutter, Madame Catherine, meine schlimmste Feindin. Sie ist eine böse alte Frau. Ist sie eine Hexe? Kann sie zaubern? Frisst sie Kinder? Am liebsten möchte sie das. Doch die Bosheit hat Gott zu unserem Glück mit der Dummheit bestraft. Von all dem darfst du keine Menschen auch nur ein Wort verraten. Ich werde alles für mich behalten, Mama. Halte vor allem fest an dem wahren Glauben, den ich dich gelehrt habe. Wird unser lieber Vater bei uns sein dort in Paris? Wer weiß das schon. Dein Vater steht in Diensten Madame Catherines und ihres Sohnes Karl des IX. Er gehorcht ihren Befehlen und kümmert sich nicht mehr um uns. Doch das Recht und Gott sind auf unserer Seite. Wir haben einen großen Sieg errungen. Und Sie müssen Frieden halten. Sie sind zu Verhandlungen bereit. In Wahrheit wollen Sie uns nur betrügen, wie Sie es schon immer getan haben. Doch diesmal werde ich sie zwingen, da sie das Bündnis mit dem Spanier gegen mich lösen und mir den spanischen Teil von Navarra geben. Das ist sie mir schuldig, die Italienerin auf dem Throne Frankreichs, die ihre eigenen Untertanen an Philipp von Spanien verrät. Ich werde dir helfen, das Land von Navarra zurückzuerobern. Spanien ist mein Feind. Ach, Henri. Mein Henri. Werde ich sie trotz allem heiraten können, Mama? Wen? Margot. Sie ist noch ein Kind wie du. Sie hasst uns nicht wie ihr Bruder Karl der IX. Und Madame Catherine. Henri, du selbst könntest König von Frankreich sein, wenn es das Schicksal so will. Heiratest du sie, dann sollen sie wissen, dass die Bourbonen nicht schlechter sind als die Valois. Wir werden dem sittenlosen Hof von Paris den zukünftigen Herrscher Frankreichs zeigen. Länder eröffnen sich, von denen ein Kind der Pyrenäen nicht einmal im Traum jemals erfahren hatte. Wie die Leute gekleidet waren, wie sie sich ausdrückten. Man verstand, aber konnte nicht antworten. Die Flüsse waren nicht mehr ausgetrocknet, wie sie im Sommer doch sein müssten. Kein Ölbaum mehr. Sogar die kleinen Esel wurden seltener. Nichts mehr, was an die Pyrenäen erinnerte. Was sind das für Türme, Mama? Warum brennen sie? Das ist nur die Sonne. Sie versinkt hinter dem Schloss von Saint-Germain. Dort wohnt Madame Catherine und ihr Sohn, der König von Frankreich. Du weißt doch noch alles, was ich dir gesagt habe. Ja, ich weiß es noch, Mama. Da war die Orangerie und der Gemüsegarten mit den Melonen. Die Orangerie war voller seltener Gewächse und Bäume, die er noch nie in seinem Leben gesehen hatte. Es zog ihn zu den Melonen. Sie waren kleiner als die zu Hause in Po, doch er spürte ihren Saft auf den Lippen. Achtung, Prinz, man kommt! Wer ist der komische Vogel, Monsieur Bourbon? Komischer Vogel? Ich bin der König von Frankreich. Ich bitte um Verzeihung, Sire. Der Prinz von Navarra hat noch keinen großen König gesehen. Man sieht's. Er selbst wird wohl auch nie einer werden. Das lassen Sie nicht meine Mutter hören. Und Ihre auch nicht, die statt Ihrer regiert. Kommen Sie, meine Herren. Er war allein. Der König war gegangen und alle waren mit ihm gegangen. Auch Beauvoir und der andere Erzieher. Vor ihm stand ein Mädchen. Was für ein Mädchen! Er hatte ihresgleichen nie erblickt. Es hatte Farben wie Rosen und Nelken, und die hätten noch froh sein dürfen. Ihr weißes Kleid lag bis zu den Hüften eng an, dann begann es sich weit und steif zu entfalten, schimmernd von Goldstickerei und bunten Steinen. Auch ihre Schuhe waren weiß. Etwas Erde hing daran. Er folgte einer Eingebung. Er kniete hin und mit seinen Lippen entfernte er die Erde. Dann stand er auf und sagte: Meine Hände waren nicht sauber genug. Dabei dachte er: Jetzt hebe ich ihr den Rock auf. Ich muss doch wissen, ob sie Beine hat wie alle Mädchen. Es erscheint die Königin von Navarra. Die Königin von Navarra grüßt die Königin von Frankreich. Wie freue ich mich, dass Sie gekommen sind, John. Ich bitte darum, dass man uns jetzt allein lässt. Wie war die Reise? Lang und beschwerlich? Wir haben das Land in nur 18 Tagen durchmessen. Ich freue mich aufrichtig, dass Sie gekommen sind, Jeanne. Sie haben uns viel zu lange gemieden. Frankreich will, dass wir uns verständigen. Machen wir endlich Schluss mit all den Streitereien. Wir haben jetzt Frieden, Madame Catherine. Gerechten Frieden, hoffe ich. Das Land soll ihn haben. Die Katholiken und die Hugenotten sollten auch endlich einmal über die religiösen Fragen ins Gespräch miteinander kommen. Ich fürchte, in diesem Punkte werden die Religion und ihre Gegner wohl nie zusammenkommen. Religion, nun, schön und gut. Aber es wird endlich Zeit, dass wir Vernunft annehmen. Oder wir werden durch einen neuen Bürgerkrieg am Ende noch Frankreich selbst verlieren. Vor allem dann, wenn die Krone den Spaniern gestatten wird, ihre eigenen Untertanen mit Waffengewalt zu bedrohen. Die Untertanen der Krone sind aufsässige Leute. Ich paktiere mit dem Spanier, um mich vor meinen eigenen Landsleuten zu schützen. Vor allem dann, wenn es Protestanten sind. Ich hasse euch nicht, euch Protestanten. Am liebsten würde ich euch eure Religion abkaufen, wenn ich es nur könnte. Das könnten die Worte eines Florentiner Wechslers sein. Seien Sie froh, dass ich eine Italienerin bin. Keine französische Katholikin würde Ihnen so günstige Friedensbedingungen anbieten. Ich bin es nicht, die um den Frieden betteln muss. Seien Sie vernünftig. Nutzen Sie den günstigen Augenblick. Sie und Ihre Glaubensgenossen sollen alle Freiheiten haben. Sie werden Ihre Religion ausüben können, auch Ihre sicheren Plätze, La Rochelle und alle anderen befestigten Plätze sollen Sie behalten. Sie müssen nur darauf verzichten, uns weiter zu überfallen. Ich bin ein zorniger Gott, spricht der Herr. Wir waren es nicht, die damit anfingen, den Krieg gegen die eigenen Bürger zu führen. Ihr habt vielleicht nicht damit angefangen, aber allmählich ist der Krieg euer Geschäft geworden. Ihr seid zornig, weil ihr arm seid. So also seht ihr unsere gerechten Forderungen an. Ich werde sie mit Gold aufwiegen. Ich will kein Gold, ich will den spanischen Teil von Navarra. Ich biete euch etwas, das ihr anfassen könnt. Gold. Ihr bezahlt wohl alles mit Gold. Wie viel bekommt denn diese Hure? Damit sie meinen Mann dazu verführt, seine Pflichten zu vergessen, die er seinem Lande und seiner Familie gegenüber hat. Ja, ich weiß. Man spricht davon, dass er sie mit der Marschallin betrügt. Man behauptet, er wolle sie verstoßen. Das sagt er, der Elende. Die ganze Sache gefällt mir auch nicht. Daran sind nur die schamlosen Sitten schuld, die an diesem Hofe herrschen. Unsinn. Nicht der Hof ist schamlos, die Männer sind es. Außerdem finde ich es sehr undankbar von ihm, dass er auch gegen mich intrigiert. Sie sollen sich selbst davon überzeugen. Ihr Mann und der Kardinal von Lothringen spinnen gemeinsame Pläne, wie man eines Tages den Herzog Guise auf den Thron von Frankreich bringen kann. Das ist nicht wahr. Sie sollen sich Gewissheit verschaffen. Ein Loch in der Wand verrät oft mehr als 1000 Beteuerungen. Wenn das wahr wäre. Ich weiß. Bisher raubte euch nur die Eifersucht den Verstand. Jetzt begreift ihr endlich, wie weit er sich von euch entfernt hat. Wir müssen zusammenhalten, Jeanne. Wir dienen Frankreich jetzt am meisten, wenn sie sich offen mit mir verbünden, sichtbar vor aller Augen. Verbünden oder sich voneinander lösen, das geht schnell. Dazu bedarf es eines festen Unterpfandes. Wir verloben unsere Kinder miteinander, so wie es schon lange abgemacht ist. Margot muss protestantisch werden. Sonst wird sie meinen Sohn niemals heiraten. Gut. Ich werde darüber nachdenken. Aber lassen Sie Ihre Pastoren in der nächsten Zeit lieber hinter geschlossenen Fenstern predigen. Wenigstens hier in Paris. Es ist nicht gut, das Spiel zu früh aufzudecken. Und was Ihren Sohn angeht, ich werde ihn auf das Collegium Navarra, auf die vornehmste Schule von Paris schicken. Zusammen mit einem Bruder des Königs, mit Henri d'Anjou und mit Henri Guise. Auf diese Weise haben wir gleich alle drei Henris zusammen. Sie wollen mir meinen Henri wegnehmen? Wer spricht davon? Das ist eine große Auszeichnung für ihn. Schauen Sie nur unsere Kinder. Ich glaube, Ihr junger Hahn versucht gerade, meine Henne zu küssen. Du warst bei der Königin? Sie sagte mir gestern noch, dass sie dir wohl will. Weshalb auch nicht? Du stehst in ihren Diensten und hast dich um ihren Thron verdient gemacht. Warum so ironisch? Ich nütze hier übrigens Navarra mehr, als ich es zu Hause könnte. Eines Tages wird sie mir das spanische Navarra geben müssen. Das wird sie und ihr Karl der IX. Dir niemals geben. Sie brauchen Philipp von Spanien gegen uns Protestanten. Ihre eigene Tochter ist mit ihm verheiratet. Sie wird sich nicht gegen ihre eigenen Kinder wenden, ihnen schaden. Sie nicht. Aber du merkst es ja nicht, wie sie dich hinter deinen engstirnigen Zwecken hinterherrennen lassen. Doch ich sage es dir, es kann gar nicht anders kommen, als dass einstmals über Frankreich ein protestantischer Fürst herrschen wird. Du hängst kühnen Gedanken nach. Wir sind die Entschlossensten, wir haben den wahren Glauben. Du vergisst, dass Madame noch 3 lebende Söhne hat. Ich vergesse es nicht. Sieh sie dir nur an. Der 4. starb schon mit 16 Jahren. Er war nur 17 Monate König. Sein Bruder Karl regiert seither nur ein paar Monate länger. Ein Kind fast noch. Aber Augen hat er wie 100 Jahre alt. Nach ihm sind es immer noch 2. Sie werden alle an der gleichen Krankheit sterben. Sie bluten. Das Haus Valois besteht nur so lange, wie sie selbst da ist. Du solltest Madame Catherine daran erinnern, dass der selige König unseren Sohn mit seiner Tochter verlobt hat. Daran hat sie mich schon erinnert. Und wir werden die Sache festmachen. Oh, das freut mich. Freut mich wirklich. Man spricht davon, dass Madame unseren Henri auf ein Kollegium schicken wird. Ich lasse mir meinen Sohn nicht wegnehmen. Henri wird auf das Kollegium gehen. Ich befehle es und du wirst gehorchen. Du befiehlst es mir? Sie steckt also doch mit dir unter einer Decke. Aber Gott wird euch alle strafen. Er wird euer verderbtes Fleisch mit Feuer und Schwert züchtigen. Auch deine Metze, die du mit dir herumschleppst von Lager zu Lager, mit der du mich vor allem zum Gespött machst. Du Elender! Der Louvre. Jahre später. Man schreibt 1571. Wieder war Krieg in Frankreich, Religionskrieg. Es waren schwere und für die Hugenotten verlustreiche Kämpfe gewesen. Bei Jarnac fiel Prinz Ludwig Condé, das Haupt der Protestanten, durch einen Schuss aus dem Hinterhalt. Jeanne eilte herbei, um Henri, ihren Sohn, der aus Paris geflohen war, den Truppen als neuen Führer vorzustellen. Dann kam die Zeit, als Henri und sein Feldherr Admiral Coligny siegten. Sie durchmaßen das Land bis hinauf zu der Grafschaft Nevers und sie bedrohten Paris. Da verhandelten schon Madame Catherine und Jeanne, die Königin von Navarra. Noch immer war das Heer in Bewegung, da wurde der Friede unterzeichnet und das Heer stand still. Admiral, ich habe die ganze Nacht von Gott zu erfahren getrachtet, was in Wahrheit sein Wille ist. Ob mein Sohn in England oder in Frankreich König werden soll. Elisabeth von England lässt mir durch den Grafen von Nassau Angebote machen. Was denken Sie, Herr Admiral? Dass wir es nicht wissen können. Sicher ist nur der Unwille der eifrigsten Hugenotten, wenn der Prinz, ihr Sohn, sich mit den Feinden der Religion verbindet. Gott aber, von ihm behaupte ich nicht, dass er gegen eine Verbindung mit dem Hause Valois ist. Er ist nicht dagegen. Er hat mich wissen lassen, dass ich diese Sache ganz weltlich behandeln soll, einzig gemäß der Ehre und dem Vorteil meines Hauses. Die Engländer haben eine gewisse Bereitschaft durchblicken lassen, zusammen mit uns das unglückliche Flandern zu befreien. Sie selbst, Admiral, wissen nur allzu gut, dass die Engländer die Gelegenheit nur dazu benutzen würden, um auf dem Festland Fuß zu fassen. Sie haben, wie ich bemerke, immer noch die Augen in Richtung Paris gewendet. Ich habe Henri hierher gebeten. Er soll selbst entscheiden. Sie haben mich gerufen, liebe Mutter. Da bin ich. Die Königin hat sie rufen lassen, weil hier und jetzt durch sie eine große Entscheidung fallen soll. 2 mächtige Höfe bewerben sich um sie, den Prinzen von Navarra. Und viel, unabsehbar viel, hängt für Zeit und Ewigkeit davon ab, welchen sie wählen. Lassen wir ihm Zeit, Admiral. Er erwartet die Eingebung. Ich will Frankreich dienen. Ich wähle die Religion und darum Frankreich. Och. Prinz, Sie haben gewählt. Ich werde nach Paris reisen. Du wirst deine Margot heiraten. Vorausgesetzt, dass sie mir gewisse Bedingungen erfüllen. Mit deiner Hilfe soll sich Madame Catherine d'Esquisse entledigen. Denn seine Familie scheint ihr bedrohlicher als die unsere. Das wollen wir nutzen. Alle unsere Forderungen müssen bewilligt werden. oder das protestantische Heer mit dem Prinzen Navarra an der Spitze setzt sich gegen Paris in Bewegung. Mutter, reise nicht! Sie werden dir etwas antun! Mach dir keine Sorgen. Eine Frau ist allein am sichersten. Und sie dachte, Gott muss ihr beistehen, da niemand es tut. Aber was bin ich vor Gott? Jetzt noch. Einst ungeheuer viel, das Gefäß. Es ist jetzt ausgeleert und darf zerbrechen. Mit diesen Worten war von Jeanne d'Albret das Opfer ihres Lebens gebracht. Sie fuhr an den Hof des Königs von Frankreich, in das Schloss Louvre zu Karl dem IX. Es ist soweit, Mutter. Margot schläft mit dem Giese. Was sagte ich dir? Gehört sich das? Sie ist eine Sau. Das ist der Dank für ihre gute Erziehung. Kann Latein, ist so gelehrt, dass sie sogar beim Essen liest. Tanzt die Pavana, lässt sich von Dichtern besingen. Die Pferde vor ihren vergoldeten Kutschen tragen auf den Köpfen Federn, so dick wie mein Hintern. Aber ich weiß, was sie macht. Ich habe zugesehen. Schon mit 11 fing das Weibsstück damit an. Wie deine Schwester sich aufführt, wird mir bald nichts anderes übrig bleiben, als Henri Guise zum Schwiegersohn zu nehmen. Wer wird dann stärker sein, mein armer Junge? Du oder er? Ich? Ich bin der König. So. Das eine hättest du wohl lernen können, dass jeder König der Gnade Gottes selbst nachhelfen muss, oder er bleibt es nicht. Heute bist du König, mein Sohn, weil auch ich deine Mutter noch da bin. Ich bin der König und ich bring sie um, sie und ihren Guise. Sie braucht einen einfachen jungen Mann, der uns dient. Vor allem will ich ihn unter der Hand haben. Wer erreichbar ist, wird unschädlich. Seine Feinde muss man sich im eigenen Hause halten. Du meinst doch nicht den Navarra? Ich verhandle gerade mit seiner Mutter. Du willst, dass meine Schwester diesen Ketzer heiraten soll? Wenn dein Bruder d'Anjou Elisabeth von England heiraten sollte, was wäre dann? Sie ist eine Ketzerin und dabei eine große Königin von eigenen Gnaden. Sie bringt ihre Katholiken? Ja, ja, die englischen Katholiken mögen sich allein helfen und übrigens auch die französischen. Der junge Herzog Guise will dir die Krone nehmen. Her mit meiner Schwester! Ich will sie lehren, mich zu entthronen! Majestät befehlen? Meine Tochter, schnell. Ich will sie lehren, mit dem Guise zu schlafen. Mich zu entthronen! Das Fell werde ich ihr versohlen, der dicken Margot! Was ist? Was gibt es am frühen Morgen? Wie gefällt es dir, mit dem Guise zu schlafen? Lass mich los, du grober Kerl! Ich werde dir den grunden Kerl schon zeigen! Oh, lass mich los, du Vieh! Leg sie doch übers Knie! Du Schwein, lass los! Mit dem Guise schlafen! Mich entthronen! Jawohl, auf den Hintern! Auf den dicken, nackten Hintern! Lass sie jetzt los! Sie haben mich gebissen, Mama! Ich denke, das genügt für diesmal, steh auf! Mein Kind, wie siehst du denn aus? Komm, ich bring deine Haare in Ordnung. Dein Kleid ist ja ganz beschmutzt. Nein, lass. Das wird alles deine Mama in Ordnung bringen. Mama, warum haben sie das getan? Weine nicht. Du sollst sogar einen Mann bekommen. Dabei bist du das gar nicht wert. Du Grobian! Dankt euch nicht. Doch den Guise schlagt dir aus dem Kopf. Du wirst einen anderen heiraten. Du kennst ihn übrigens. Er hat dir damals recht gut gefallen. Ich werde den Navarra niemals heiraten. Sie hat immer noch nicht genug. Sie wird ihn heiraten. Sei du nur still. Ich kenne meine Margot besser. Sie weiß, was gut und notwendig ist. Liebe Tochter, es freut mich doch, auch wenn Sie mich nur heimlich und in der Nacht besuchen kommen. Ich hoffe, man hat mich nicht gesehen. Lassen Sie sich anschauen, wie schön und gut Sie aussehen. Dein Mann wird wahrhaft glücklich sein. Es tut mir leid, dass man Sie so schlecht und unaufmerksam am Hofe behandelt. Ja, man hält mich hin. Oh, wie sehr wünschte ich, liebe Tochter, dass ihr beide euch nach eurer Verheiratung von diesem Hofe zurückzückt. Denn hier ist nur Verderbnis. Die Frauen fordern sogar die Männer auf. Haben Sie es auch bemerkt? Ja, es ist schlimm. Vielleicht sollten Sie nicht länger hier an diesem sittenlosen Hofe bleiben. Lebt beide in Frieden und Einigkeit fern von hier. Ich habe Güter. Dort wäret ihr die Herren, anstatt dass ihr hier am Hof von Frankreich einen leeren Prunk entfalten müsst. Gott befiehlt, dass wir für ihn nicht prahlen, sondern kämpfen. Liebe Tochter, wir alle sind fehlbar. Aber die Protestanten hängen nicht allein an dem Reich dieser Welt. Komm zu uns, Margot. Madame, ich bitte Sie nicht auf die Knie. Bitte. Nimm den wahren Glauben an. Du wirst glücklicher werden, Margot, als du je gedacht hast. Vielleicht wird dieses Land dann doch noch den Frieden und die Einigkeit kennenlernen. Madame, Sie denken zu hoch von mir. Mein Bruder ist der König von Frankreich, mein Vater war dasselbe. Beide katholisch und dies ist auch mein Glaube. Wir können es nicht ändern, selbst wenn wir es möchten. Ich weiß schon, dass ich hingehalten werde, dass man mich betrügen möchte. Darf ich Ihnen einen Rat geben? Sie dürfen aber mit niemand darüber sprechen, dass ich es war. Reisen Sie ab, Madame. Sie soll mich wankend machen. Ängstlich in meinen Entschlüssen? Der Auftrag kommt von Ihrer Mutter. Fliehen Sie nach dem Süden, solange es noch nicht zu spät ist. Und nehmen Sie Ihre Tochter mit, solange Sie es noch können. Und Ihr Sohn darf nicht hierher kommen. Sie haben etwas vor. Ich weiß nicht was. Eine Teufelei. Sie müssen ihn warnen. Eine Falle also. Ich werde die Sache bedenken. In Ruhe. Vielleicht ist es dann schon zu spät. Ich fürchte mich nicht. Auch nicht vor ihr. Berichten Sie ihr, ob Sie mich niedergeschmettert gefunden haben. Madame, Sie glauben doch nicht etwa... Es gibt nichts, was an diesem Hofe nicht möglich wäre. Gewiss, Madame. Doch noch ritt Henri durch das Land, wie ein Prinz es muss. Den Schlachten entgegen oder weil er heiraten soll. Die Bäume blühten weiß und rot, vom blauen Himmel wehte weiche Luft. Sie lachten, sangen, stritten. Manchmal saßen sie ab, verschlangen viel Brot. Der rote Wein stürzte sich in ihre Kehlen, ihnen verwandt wie Luft und Erde. Die Mädchen mit der goldigen Haut kamen von selbst und setzten sich auf die Knie der Jungen mit den braunen Wangen. Das war die Zeit, als er ihre Briefe erhielt. Er las zuerst den der Schwester, dann den Brief der Mutter. Lieber Bruder, schnell noch ein paar Zeilen über das, was uns heute geschehen ist. Wir gehen hier oft in die Läden, Einkäufe machen, für deine Hochzeit. Heute waren wir bei dem Handwerker, der Bilder von ihr anfertigt, und wir wollten das Hübscheste aussuchen. Du weißt doch, von wem ich spreche. Da sammelten sich draußen viele Leute an und murrten gegen uns. Die wurden immer lauter und drohender, bis unsere Wache sie vertrieb. Mama sagte, es seien nur aufgeregte Gaffer, wie unvermeidlich in Paris. Aber ich bin gewiss, dass sie deine Heirat meinen. Dieses Volk will sie nicht. Überall sucht es Händel mit den Protestanten. Mehrere unserer Herren haben es mir gestanden, weil ich sie nötigte. Denn ich bin kein solches Kind mehr, wie man meint. Mein liebster Henri, das Bild der Prinzessin Margot habe ich dir hier besorgt und ich schicke es dir. Möge es dich erfreuen. Mir gefällt hier nur weniges. Nur eine Genugtuung hatte ich, dass ich an Elisabeth von England berichten konnte, deine Heirat sei jetzt unwiderruflich beschlossen. Mein Sohn, ich weiß nicht, ob ich immer da sein werde, um dich zu behüten vor diesem Hof. Admiral Coligny ist hier eingetroffen, das tröstet mich. Er fordert den Krieg gegen Spanien in Flandern. Der König fürchtet den Herrn Admiral und liebt ihn darum. Er nennt ihn seinen Vater. Bei ihrem ersten Wiedersehen ist Coligny hingekniet, aber in seinen Gedanken und Vorhaben demütigt er sich vor Gott. Und keineswegs vor Karl dem IX., der im Gegenteil ihm ganz zuwillen ist, ihn mit Ehren überhäuft und ohne ihn nichts mehr beschließt. Der Herr Admiral hat recht. Jetzt ist Gelegenheit, Madame Catherine aus der Macht zu drängen. Du, mein Sohn, mach dich auf die Reise, wenn du der Stärkere bist. Du willst fort, mein Liebling? Schon steht der Vater auf. Wenn er dich hier sieht, was wird er denken? Nichts Böses, mein Herz. Nein, du kränkst ihn nicht, wenn du mich lieb hast. Du wirst nur mich sehr kränken durch deine Abreise. Ein Prinz muss immer durch das Land reiten. Einmal in die Schlacht, das andere Mal. Wohin das andere Mal? Wenn du es weißt, es würde dich nicht glücklicher machen. Und wir beide sollen zusammen glücklich sein. So lange, bis wir nicht mehr zusammen sein sollen. Bist du glücklich bei mir? So sehr war ich es noch nie. Ich bleibe da und warte, wie weit du auch reiten magst und was dir alles begegnet. Erinnere dich meiner, der kleinen Kammer und des Mundes, den du... Florent. Jetzt geküsst hast das letzte Mal. Geh, sonst werden sie dich fortholen von mir. Aber ich will nicht, dass andere deine Abschiedsblicke sehen. Komm, Florent. Deinen Arm um meinen Hals. Jetzt sehen wir gemeinsam hinunter in den Wasserspiegel, in dem sich unsere Augen begegnen. Wenn wir ganz alt sein werden, dieser Brunnen weiß von uns auch dann noch. Und selbst bis über unseren Tod. Ich kann dein Gesicht nicht mehr sehen. Ich auch nicht. Das war eine Träne. Ob es wohl deine war oder meine? Unsere. Und Henri ritt durch das Land. Der Mainwind kühlte angenehm seine große, gerade Stirn. Er ritt wie ein Prinz es muss, den Schlachten entgegen oder weil er heiraten soll. Seine sanften Augen bewahrten noch 100 Meter weit die Spuren des Abschieds. Dann hatte der Ritt sie aufgehellt. Seine Lippen umfassten eine Blume. Es war noch immer Fleurette. Als er zu seinen Begleitern stieß, entfiel ihm die Blume. Ihr Könige, Knechte eures Wahnes, habt Felder oft mit Mord bedeckt, damit die Grenze eures Planes sich um ein Haarbreit weiter streckt. Die Bartas! Wie kommt es nur, dass ein Hahn deiner Güte so bittere Worte findet? Die Mädchen werden dir davonlaufen. Ich spreche sie auch nicht zu ihnen. Zu dir, lieber Prinz, spreche ich sie. Eine Warnung. Du bist ein Sänger. Der Sänger soll die Richter nicht vergessen, sonst bleiben dir nur noch deine bösen Könige. Ihr Richter, die auf heiligen Plätzen das öffentliche Wohlverkauf, soll euer Sohn ein Erbe schätzen, um das ihr euch wie Diebe rauft. Er verschont heute keinen. Böse aus Blindheit seid ihr und sind wir Menschen alle. Man muss anfangen, sich zu bessern. Willst du bald sterben? Ich will einst fallen, in einer Schlacht für dich, Navarra. Und für das Reich Gottes. Lasst uns lieber für die Freiheit sterben. Für die Selbstherrlichkeit des Volkes. Für die Freiheit, sage ich. Nein, für das Recht. Hörst du's, Prinz? In ihren Augen bist du nicht mehr, als was sie aus dir gemacht haben. Deswegen kannst du dennoch höher sein, denn das Geschaffene ist manchmal höher als der Künstler. Weh dir aber, wenn du ein Tyrann würdest. Ein König bleibt auch ein König. Das ist die Wahrheit, Daubigny. Sei froh, dass du nur der Prinz von Navarra bist. Und du sei froh, dass du ein Dichter bist. Du Bartas, siehst du schon die liebe Madame Katrin mit ihrem Freudenhaus? Ihre schönen Ehrenfräulein erwarten dich. Dich nicht, Henri. Du bist ein ehrsamer Bräutigam, wie man dich kennt. Vorsicht, ihr Herren. Die Liebe am Hofe von Frankreich hat schon manchem etwas eingetragen, dass er es bis an sein seliges Ende spürte. Hört alle zu. Mornay spricht zu euch. Ich werde Karl IX. Eine Rede halten, die ihn dazu bewegt, gemeinsam mit uns im ganzen Land die Glaubensfreiheit zu errichten. Und die Sache der Niederlande gegen Spanien zu führen. Den Aussatz werdet ihr bekommen, aber nicht die Glaubensfreiheit. Scheußlich wirst du aussehen. Lasst unseren Diplomaten sprechen. Mag ich den Aussatz bekommen. Karl IX. Aber soll die Glaubensfreiheit geben. Da hat einer gesagt, scheußlich werde ich aussehen. Wir sind zuweilen scheußlich. Was tut es? Angesichts der Ewigkeit. Agrippa, was erwartet uns eigentlich am Hof von Frankreich? Eigentlich? Nebenbei deine Hochzeit, die gewiss ein schönes Fest sein wird. Eigentlich aber, wenn du es denn wissen willst, alle Nöte der Heiligen. Noch ist Zeit umzukehren, Prinz. Weiter! O Gott! So zeige dich doch nur, und plötzlich wird sich keine Spur vom Feind mehr blicken lassen. Wenn er dann ab sein Lager bricht, vergehen vor deinem Angesicht sie alle, die uns hassen. Es war der Tag, als der Bote geritten kam und röchelnd die Nachricht vom Tode der Königin Jeanne überbrachte. Als er vom Pferde stürzte, sahen sie, es war La Rochefoucauld, ein Freund des Königs. Da wussten sie, dass es die Wahrheit war. Und er wusste, dass er nach Paris reiten würde. Unwiderruflich. Die Nacht des Bartholomäus, 1572. Die Straßen waren eng, die meisten Häuser schmal. Sie hatten Giebel, hölzerne Balken stützten den Stein. Jedes Haus hatte einen Heiligen, und nur dieser blickte vom Balken der Tore den Hugenotten nach. Mehrmals hörten sie Briganten rufen und glaubten, nahezu der Heilige wäre es gewesen. Der junge König von Navarra achtete sorgfältig auf Paris, eine fremde Stadt. Ihm entgingen die feindlichen Rufe nicht. Er ertappte auch die Leute, die in ihren undurchsichtigen Fenstern eine Klappe zu öffnen suchten. Neugierige Mägde oder Dirnen, das war alles, was er zu sehen bekam. Die Reiter lenken unerwartet um die Ecke, da steht eine, in voller Wirklichkeit und Sonne, ist überrascht, will fliehen, aber trifft in die Augen des Königs der Briganten und bleibt da, auf ihren Fußspitzen, reglos, im Flug erstarrt. Das sieht aus, anmutig, gespannt, wie eine Frau, die sich fürchtet und sehnt, sogleich umarmt zu werden. Die habe ich, dachte Henri. Die anderen auch. Paris, ich hab dich. Es erscheint der Prinz von Navarra. Der König von Navarra. Henri, kommen Sie zu mir, damit ich Sie umarme. Ich grüße die Königin von Frankreich. Wie Sie mir leid tun, Sie junger Mensch. 18 Jahre und schon weise. Ich bitte dringend um Aufklärung. Man rufe die Herren Doktoren. Sie sollen in mir eine zweite Mutter finden, Henri. Wir beide verdienen, dass wir einander verstehen. Die Herren Doktoren. Ich hoffe, von Ihnen etwas mehr Berichte zu bekommen, als was ich bisher erfuhr. Man wird Ihnen Aufklärung geben. Niemand, der die Königin, meine Mutter, unlängst gesehen hatte, wollte glauben, dass ihr Leben gefährdet war. Und Sie, mein Kind? Ich erwarte Ihre Aufklärungen. Die Herren Doktoren mögen beginnen. Ich bin Kayam, ehemals Leibarzt Ihrer Majestät, der Königin von Navarra. Ich heiße Deneu und bin Chirurg. Ja, ja, fangen Sie schon an. Auf Befehl Ihrer Majestät habe ich, Kayam, Mitglied der Fakultät, mich am 4. Juni in das Haus des Prinzen Condé verfügt, wo ich die Königin vom Fieber ergriffen und bettlägerig fand. Ich habe sogleich durch Untersuchung festgestellt, dass die Lunge der Königin auf der rechten Seite höchst angegriffen war. Demgemäß verzeichnete ich in meinem Buche: Die Frau Königin von Navarra hat noch 4 bis 6 Tage zu leben. Das war am 4. einem Dienstag. Am Sonntag, den 9. trat der Tod ein, wenn Sie bitte das Buch einsehen wollen. Es ist gut. Ich, Deneu, habe nicht nur den Körper der Königin geöffnet, sondern auch den Kopf. Wer hat das erlaubt? Es geschah auf Befehl der Königin von Navarra. Bitte, wenn Sie das Handschreiben einsehen wollen. Zeig dir. Nachdem ich also den Kopf der Königin aufgesägt hatte, in meiner Gegenwart, da fand ich unter der Schädeldecke gewisse Blasen, gefüllt mit einer wässrigen Flüssigkeit. Daher der sonst unerklärliche Kitzel, über den die Königin schon seit einiger Zeit klagte. Unterbrich ihn nicht! Sehen Sie, Prinz, hier ist die Zeichnung des Schädels. Es ist genug. Verschwindet. Ihr seht doch, dass er leidet. Zu Befehl, Majestät. Fassen Sie sich, Prinz. Ich habe Gutes mit Ihnen vor. Sie werden meine Tochter heiraten. Sie sollen wissen, dass mir meine Protestanten so nahe stehen wie alle anderen Franzosen. Jetzt sind wir Freunde. Ich brauche euch wegen des Herzogs von Guise. Er wird meinem Hause gefährlich. Schon versucht er, sich bei dem Pariser Volk beliebt zu machen. Auf unsere Kosten. Sie sehen, ich bin ganz offen. Ich danke Eurer Majestät. Geh zu Margot. Sie wartet sicher schon auf dich. Sie wird dir über diese Stunden hinweghelfen. Sie haben eine Beratung mit meiner Mutter gehabt, Henri. Oh, wie er sie liebte in seinem Unglück. Beim Klang ihrer Stimme stieg aus der Mitte seines Körpers die Bewegung auf, ergriff die Brust, den Hals und näßte die Augen. Marco, ich bin in furchtbarer Not. Ich tappe im Dunkeln und finde den Ausgang nicht. Oi, liebster Oi. Wie er sie liebte. Er sah sie nur durch einen Schleier. Haben Sie meine Mutter zuletzt noch gesehen? Woran ist sie gestorben? Sprechen Sie doch. Ich weiß es nicht. Sie wissen, was erzählt wird. Gestehen Sie mir, was Sie davon halten. Sie wollen nicht? Das ist schlimm. Wie er sie liebte. Er war bereit, vor sie hin auf die Knie zu gleiten. Es wäre eine große Erleichterung des Gefühls für ihn gewesen. Margot, Sie haben ein Geheimnis vor mir. Das ist stärker als ich. Oh, hey. Ich bin da. Denn jetzt liebe ich dich. Das war es. Die Leidenschaft. Dunkles Leben, schweigende Taten allseits. Nur sie beide waren hinausgelangt in einen berauschenden Sturm. In dies Meer wollen wir springen und nie wieder wird davon gehört werden. So verharrten sie aneinander geklammert. Die beste Zeit. Die einzige, unvergessliche. Liebster, du musst abreisen, sofort. Mich so nennen hören von deinen Lippen. Reise schnell ab, ehe es zu spät ist. Ich fürchte mich nicht. Das wäre nur Hochmut. Denkst du dabei an den Gies? Oh, du Narr. Herr Admiral, Ihr Wunsch, mich heimlich zu sehen, begegnet sich mit dem meinen. Die Königin von Frankreich ahnt nicht, Prinz? Ich bin dessen sicher. Was Sie selbst noch nicht wissen können. Wir werden nicht geliebt in Paris. Ihre Heirat ändert daran nichts. Man hasst uns, weil man die Religion hasst. Welch ein Einfall. Man liebt mich. Wie man uns Hugenotten liebt. Sie werden mitten in allen Ehren und Belustigungen, die Sie nur wünschen können, dennoch der Gefangene dieser Leute sein. Das Haus Frankreich nimmt Sie einzig und allein auf, damit die Religion den Sohn der Königin Jeanne verlieren soll als ihren Führer. Verlangen Sie Sicherungen, Prinz. Leibwachen. Alle Wachen im Louvre müssen zur Hälfte aus unseren Leuten bestehen. Das alles ist leicht zu verlangen, Herr Admiral, aber schwer zu haben. Ich will Ihnen etwas Besseres vorschlagen. Wir machen einen Handstreich, setzen den König von Frankreich gefangen, besetzen Paris. Es wäre gut, wenn Sie es ernst meinten. Soll auch Blut fließen? Einiges, anstatt sehr vieles. Ich sollte nach Paris gar nicht kommen oder als der Stärkere. Das war der letzte Gedanke meiner Mutter. Sie haben aber das protestantische Heer nach Hause geschickt, Herr Admiral, und mussten es auch, denn wer rückt wohl zu seiner eigenen Hochzeit mit Sturmtruppen an? Hier stehe ich. Sogar ohne Kanonen bin ich der Stärkere. So wie die Königin es gewollt hat. Denn ich fürchte mich nicht. Lieber Bruder, lassen Sie uns aufbrechen. Vor Tagesanbruch alle unseren aus den Quartieren geholt und abziehen, auch wenn Gewalt dafür nötig wäre. reitende Boten über das Land. Die Königin Jeanne vergiftet es, die Königin. Das Volk erhebt sich. Das Heer steht sogar aus den Schlachtfeldern wieder auf, mein Bruder. Und so rücken sie an zu ihrer Hochzeit. Ari öffnete ein Fenster in die schwarze Nacht. Er wollte nichts davon wissen, dass Feinde wie Rauch um ihn herschlichen. Er drängte mit all seinen Kräften nach dem Abenteuer, das Margot hieß. Aber es hieß auch der Louvre. Und die Leidenschaft seiner Sinne war dieselbe, mit der er das Schicksal begehrte. Ich mag dir nicht glauben, Schwester. Unsere Mutter hat nicht gewusst, ob sie vergiftet war. Und ihr Wille kann nicht gewesen sein, dass ich die Flucht ergreifen sollte, um mich nur mit dem Heer nochmals in die Nähe zu getrauen. Von ihrer Stimme hätte ich solch einen Auftrag niemals gehört. Auf hohem, offenem Gerüst wurde die Blüte des Königreiches frei dargeboten, bei Sommerlüften unter weiß gesprenkelter Himmelsbläue. Die Blicke der Häuser waren dorthin gewendet in weitem Bogen, lauter geöffnete Fenster mit ausgehängten Teppichen und den geputzten Bewohnern. Drunten längs den Mauern und in den Straßenöffnungen trat Stille ein. Die Hüte wurden abgenommen, Hände gefaltet, Knie gebeugt. Die Kathedrale. Ihre Glocken entsandten aufwärts Klänge, die der Ewigkeit zugedacht waren. So und nicht anders vollzog der Kardinal von Bourbon die Trauung des Königs von Navarra mit der Prinzessin von Valois. Kommen Sie, Morgher. Sie sind zwar Katholik, ich Protestant, doch trinken wir zusammen. Auf Ihr Wohl, Herr Dubartas. Es freut mich, mit einem Kriegshelden der Hugenotten anstoßen zu können. Sie haben schon an vielen Feldzügen teilgenommen, wie man an Ihrem Wams sieht. Ich weiß, Morgher, Sie hassen uns am meisten. Sie sind ein Hofmann, ich ein Soldat. Mein Wams ist nicht mehr schön und gut, was ist dabei? Wir beide werden ohnehin niemals zusammen reiten, aber vielleicht werden wir einmal zusammen sterben. Trinken wir darauf. Wir hätten Paris auch erobern können, Hauptmann Nancy. Aber wir sind so gut und heiraten es, Ihr Paris. Gut gepredigt, Herr Mornay. Man sieht es, die Hugenotten können nichts weiter als predigen. Sie können auch kämpfen. Was würden Sie sagen, mein Herr, wenn die Flammen, die Ihnen voranfliegen sollen, zur Ewigkeit nicht in 20 Jahren ausbrechen, sondern morgen und nicht an einem unbekannten Ort der Erde, sondern im Schloss Louvre? Wie meinen Sie das? Was bedeutet das? Aber nicht doch! Was reden Sie da für Unsinn, Nasse? Sowas auch nur zu denken, wo unsere Prinzessin Hochzeit hat. Meinetwegen, ich schweige ja schon. Aber sagen Sie denen da, sie sollen uns nicht herausfordern. Sagen Sie es denen, Mauvais. Freunde, die Königin von Navarra vergießt Tränen der Erwartung auf ihrem berühmten schwarzseidenen Lager. Welcher Mensch kennt den folgenden Tag? Auf zum Beilager meiner Schwester. Der König selbst wird euch anführen. Es folgt mir der ganze Hof. Werde ich auch dazu gebeten? Warum nicht? Auch ihr, Herzog Gies. Und was sagt der Bräutigam dazu? Was sagst du dazu, Navarra? Wenn ihr es so wollt, meinetwegen. Dann folgt mir. Wir sind angelangt. Du bist glücklich, Navarra, denn eine Prinzessin, die erste und edelste des Abendlandes, hat für dich ihre Unschuld aufgehoben, bis du sie ihr raubst. Und jetzt klopfe ich an. Sie öffnet nicht. Bei allen Heiligen und besonders bei St. Bartholomäus, bei mir springe sie von selbst auf. Ich glaube, ihretwegen bleibt sie so fest zu, Herzog Gies. Damit kein Irrtum vorkommt. Oh, jetzt ist kein Zweikampf dran, sondern das Beilager. Warum lieben und nicht kämpfen? Warum nicht? Dann zieht! Wozu braucht ihr eine Prinzessin? Früher habt ihr Dorfmädchen geliebt. Ich habe Dorfmädchen geliebt. und mag jetzt nur noch die Prinzessin. Bei euch ist es umgekehrt. Ah. Da ist sie, meine schöne Schwester. Komm, Henri. Sie betrachteten einander, während in den Gängen der abziehende Hof lärmte. Der Fackelschein sprang von einem Fenster in das andere. Zugleich aber dämmerte der Morgen. Es wurde eine kurze Ruhe für Henri, denn bis in den Schlaf hinein bedrängte ihn Sorge um den Genuss. Nie genug. Davon erwachte er bald, küsste, die Augen noch geschlossen, den anderen Körper und stieß mit den Lippen auf eine Narbe. Wer hat dich in den Hintern gebissen? Niemand. Du lügst! Ich sage die Wahrheit. Man sieht doch die Zähne! Es hat nur den Anschein von Zähnen. Es sind Zähne. Es sind die Zähne des Gies. Weder des Gies noch eines anderen. Sag es! Sag es! Gesteh! Es gibt nichts zu gestehen. Du wirst nie die Wahrheit sagen. Wie könnte es die Tochter der Frau, die meine Mutter... Da war das Wort. Beide lauschten dem Nachklang und sahen einander tief erschrocken an. Während er in Hast seine Kleider anlegte, suchten sie sich heimlich mit den Blicken. Er, um recht zu erfassen, wer das eigentlich sei, die Frau, die ihn so tief hatte herabziehen können. Sie dagegen wollte wissen, ob sie ihn verloren hatte. Und sie fand nein. Er ist mir sicher, da wir durch Schuld verbunden sind. Du hast uns rufen lassen, Mutter? Komm, setz dich. Hast du gut geschlafen, Mutter? Das Fest verlief geräuschvoll, mein Sohn. Trotzdem, du warst wie immer schon früh auf den Beinen und mit dir mein Bruder d'Anjou. Du siehst, ich bin unterrichtet. Man schmiedet Pläne gegen mich an einem Ort, in dem man hinabsieht, wie in die Unterwelt. Das scheint dir nur so, mein Sohn. Du trachtest mir nach dem Leben, du und dein d'Anjou, den du allen vorziehst. Aber ich werde meine Protestanten holen. Ich regiere immer noch. Und wenn es sein muss, mit dem Herrn Admiral. Lass mich doch gehen. Ich will zurück nach Italien. Längst zittere ich für mein Leben. Ich will nicht sterben. Mein Sohn vertraut nur noch meinen Feinden. Was war heute früh? Was wurde dort unten im Keller beschlossen? Das Heil ihres Königreiches. Und das musste ohne dich beschlossen werden. Denn jetzt braucht es Handlungen. Ungeheure, mein Sohn. Jetzt geht es nur noch darum, wir oder sie. Ich verbiete, dass ein Mord geschieht. Und ich möchte wissen, wer hier außer mir noch etwas zu befehlen hat. Er spricht von Mord. Sie fallen ohnehin übereinander her. Sag mir, wie wir es verhindern sollen. Wir sollen keinen Mord begehen, dann schlagen auch die Parteien nicht los. Das Zeichen geben wir. Was meinst du, mein Sohn? Sie hat recht zu verbieten, dass ein Mord... So, sie hat recht. Hinter meiner Stirn steht aufgerichtet das Haus Valois. Nicht hinter eurer. Ihr seid jung und folgt euren Begierden. Ich halte allein mit meinem Gehirn die große Last, sonst fiele sie, ihr alle und das Haus. Du sollst nicht töten. Oder ich werde Protestantin. Oder sie wird Protestantin, da hörst du es. Ich verlange das Leben des Königs von Navarra. Und ich das Leben des Admirals. Meinetwegen, reist doch mit deinem Navarra nach England. Reist doch, wenn ihr wollt. Ich will, dass er am Leben bleibt. Auch der Admiral. Auf den Admiral ist heute Morgen ein Attentat verübt worden. Er ist schwer verletzt. Das war der Herzog von Guise. Was willst du tun? Bestrafen werde ich alle, die damit zu tun gehabt haben. Alle! Wie froh ist eine aufgeregte Stadt. Hier ist immer noch Hochzeit und ständig Stärkeres wird geboten. Nicht nur dem Hof, auch dem Volk und den ehrbaren Leuten. Überraschungen, erstaunliche Vorkommnisse, die wie unentgeltliches Theater sind. Der König der Banditen hat unsere Prinzessin geheiratet und auf den anderen Ketzer ist geschossen worden. Ist eins wie's andere, drunter und drüber nur so fort. Jetzt zieht um sein Haus eine starke Wache auf. Hin und nachsehen, ob es eine Richtigkeit hat. Der alte Ketzer hat Furcht bekommen seit gestern und hat den König um seinen Schutz gebeten. Schütz dich selbst, König, wenn erst die Guise anrücken. Da ist er ja, unser schöner Herzog. Er zeigt sich dem Volk und besonders den Frauen. Hoch, Guise! Wie denn aber? Du, Held unserer Träume, läufst vor den Hugenotten weg? Ich Was wollt ihr hier in meinem Schlafzimmer? Wir müssen mit dir sprechen. So geht es nicht weiter. Du willst eine Untersuchung gegen den Giese? Die Schuld des Gies hat sich herausgestellt. Ich werde sie bestrafen. Das ist mein Wille. Nicht deiner. Der Wille der Hugenotten ist es und du bist ihr Werkzeug, mein armer Sohn. Wenn du aber die Gies ins Verhör nimmst, werden sie dir sagen, dass sie nur die Weisungen deiner Mutter und deines Bruders d'Anjou ausgeführt haben. Ist es nicht so, d'Anjou? So ist es. Denn wir allein haben befohlen, auf den Admiral zu schießen, damit wir dich retten. Du? Das kann nicht sein. Sie hat es getan. Wir alle haben es befohlen, Bruder. Das ist ungeheuerlich. Du musst dich setzen, mein Liebling. In ein Kloster sollten Sie sich zurückziehen, Madame. Nachdem Sie mich zum Mörder an meinem besten Freund gemacht und mir den Fluch von Mit- und Nachwelt aufgeladen haben. Da du den Fluch schon hast, rette wenigstens Leben und Thron. Ein einziger Schwertstreich würde genügen. Nein. Ein einziger Schwertstreich. Befehlen Sie ihn, Sire, und Sie verhindern eine Menge Unglück und die Metzelei von Tausenden. Nein. Die Stadtviertel von Paris bewaffnen sich, sie können nicht mehr zurück. Oder die Gies werden uns vom Thron stürzen. Das Volk will das Blut der Ketzer sehen. D'Anjou, komm fort von diesem Hofe, damit wir uns vor dem Verderben retten. Deinem Bruder fehlt der Mut. Die Katastrophe kommt. Er ist ein Feind. Ruhe! Ihr wollt den Admiral umbringen. Will ich auch, will ich auch. Aber alle anderen Hugenotten in ganz Frankreich sollen mit daran glauben. Nicht einer soll übrig bleiben, nicht einer, der mir nachher mit Vorwürfen kommen könnte. Das will ich nicht haben, das nicht. Macht schon und gebt die Befehle aus! Wird's bald! Welch eine Nacht ist dies? Sankt Bartholomäus. Der ganzen Stadt kam die Bürgerwehr hervor. Jedem war seine Aufgabe bestimmt, den unteren wie den hohen. Der Admiral Coligny hörte Kolben oder Stangen drunten gegen die Tür stoßen. Jemand kommandierte. Gies. Sogleich wusste er, was ihm bevorstand. Der Tod. Und er verließ sein Bett, um ihn stehend zu erwarten. Im Louvre bei Morgengrauen, eigentlich noch während der früh erhellten Sommernacht, sagte der junge König von Navarra zu seiner Frau, die neben ihm lag, und zu seinen 40 Edelleuten, die das Bett umringten. Schlafen lohnt nicht mehr. Ich will Ball spielen. Damit verließ er das Zimmer. Dies schien der Königin Marguerite willkommen, denn sie war erschöpft. Sie hoffte endlich zu schlafen, wenn alle Männer draußen waren. Auf dem Wege hörten sie durch ein offenes Fenster eine Glocke, die Sturm läutete. Henri sprach aus, was sie alle dachten. Wir sitzen in der Falle. Aber wir können noch beißen. Es war ein heulender Laut. Er strich in wechselnder Stärke durch Gänge und Säle, hin und her, kreuz und quer. Er hatte ihnen gerade erst Mut gemacht, da wurden die ersten niedergestoßen. Henri wurde geschoben, jemand fasste ihn am Arm. Karl schloss selbst die Tür ab. Sie waren in seinem Schlafzimmer. Die beiden hinter der Tür horchten auf das Geräusch da draußen, das Mordgeschrei, auf den Anprall der Waffen, Sturz von Körpern, das Röcheln und Stöhnen. Euch scheint es wohl auch, dass es nicht wahr sein kann. Aber es ist wahr. Auch euer Coligny ist tot. Alle sind tot. Alle Verräter, Betrüger, Verderber des Königreiches. Du Bartas, Daubigné! Retten Sie uns! Sie sind hinter uns her! Sire, retten Sie meine Edelleute. Ihr habt mir gerade noch gefehlt. Aber ihr werdet jetzt sofort eurem Glauben abschwören. Niemals! Er soll abschwören! Abschwören! Er wird abschwören. Toll ist er mit seiner Religion. Henri. Henri, ich bin nicht schuld. Es ist immer nur Sie und Danjou. Sie wollen mich töten. Erst euch, dann mich. Sterbe ich, dann räche mich, Navarra. Wir machen gemeinsame Sache. Aber erst abschwören! Ich bin kein Narr! Nein, du bist kein Narr. Nur wenn du es sein musst. Ich bin es, weil ich es wirklich bin. Karl gab den Vorsatz, toll zu werden, für diesmal auf. Er wendete die Hand halb um die Fläche nach oben. Damit gab er allen die Freiheit. Dubartas ging und schloss die Tür auf, wich aber erschrocken zurück. Herein trat die Königin von Navarra, Madame Marguerite von Valois, Margot. Meine dicke Margot. Henri. Wann verließen wir uns? Du standest auf, mein lieber Herr, und ich dachte zu schlafen. Es ist nun aber so gekommen, dass ich von Blut und Tränen ganz bedeckt bin. Sie haben die Deinen getötet. Alle getötet. Das alles taten dir die Meinen. Ich bin zu dir gekommen über die Toten am Wege. Und dies ist unser Wiedersehen. Dies ist unser Wiedersehen. Du, meine arme Königin, bist die Tochter der Frau, die meine Mutter und alle meine Freunde getötet hat. Und du liebst mich gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Karl, ich bitte um das Leben derer, die noch in meinem Zimmer sind. Um das Leben des edlen Herrn de Miossens und des Herrn d'Armagnac und des Herrn Neron. Von all dem kein Wort mehr. Erst abschwören oder ihr Leben ist verwirkt. Und jetzt will ich mich am Anblick meiner Opfer weiden. Ach, Henri, es ist scheußlich. Henri ging zum Fenster. Der Platz drunten wimmelte von Menschen, die aus den Gassen herzudrängten. Alle tätig. Keiner als müßiger Zuschauer. Ihr Geschäft war überall das gleiche, töten und sterben. Und das geschah mit der höchsten Emsigkeit, dem Schwung der Glocken vergleichbar und angepasst dem Mordgeschrei. Da wird unten in der Gasse einer abgeführt von einem, der das Kreuz trägt, das weiße Kreuz, woran man die Mörder erkennt. Den anderen muss er nicht schleppen oder stoßen. Der geht einfach mit. Herr Beauvoir, mein guter Lehrer, was tun Sie mit Ihnen? Henri ließ sich zu Boden fallen, das Gesicht versteckt im Arm. Daher sah er nicht, wie dem dicken alten Mann der Kopf glatt abgeschnitten wurde. Die Jugend des Königs Henri IV. Nach dem gleichnamigen Roman von Heinrich Mann. Manuskript Alfred Schrader. Die Darsteller waren Peter Reusse, Margarete Taute, Inge Keller, Heidi Weigelt, Edzard Hausmann, Alfred Driesener-Tressin, Dieter Wien, Helga Piur, Ivan Malere, Wolfgang Brunecker und andere. Erzähler Jerry Wolf. Musik Thilo Müller-Medeck. Regie Fritz Göhler.